Wer ist im Fußball ein Genie? Robert Lewandowski. Wer legt die Abwehr übers Knie? Robert Lewandowski. Wer spielt fair und jammert nie? Robert Lewandowski. Und wer verteilt die Shots for free? Robert Lewandowski. Und klaut sich den Ball!